Ich erhielt aber allezeit abschlägige Antwort, weil der Fürst glaubte, es wäre nicht in meinem Vermögen, wichtigere Dinge zu verwalten. Er führte auch die Gesetze und Gewohnheiten an, nach welchen nämlich hohe und wichtige Ämter bloß an solche Personen vergeben werden dürften, die dazu tüchtig befunden worden wären. Er sagte, ich müsste so lange in dem einmal mir aufgetragenen Amte bleiben, bis ich etwa durch ein besonderes Verdienst mir den Weg zu einer höheren Ehrenstelle bahnen würde. Endlich beschloss er seine Rede mit dieser Erinnerung. Ein jeder müsste seine Kräfte selber aufs Genaueste untersuchen, denn sich selbst zu erkennen wäre recht etwas Himmlisches. Daran müsste man beständig denken und solches ja niemals außer Acht lassen. Diese mir zum Öftern gegebene abschlägige Antwort verleitete mich zu einem verwegenen und recht desperaten Unternehmen. Ich bemühte mich nämlich von der Zeit an, etwas Neues zu erdenken, wodurch ich die Vortrefflichkeit meines Verstandes an den Tag legen und den Schandfleck, den man mir angehängt hatte, wieder auslöschen könnte. Ich brachte fast ein ganzes Jahr mit Untersuchung der Gesetze und Gewohnheiten dieses Fürstentums zu und wollte einen Versuch tun, ob ich nicht etwa einige Fehler entdecken könnte, die eine Verbesserung nötig hätten. Ich folgte auch dem Rat eines guten Freundes, ließ es noch einige Zeit anstehen, verwaltete mein Läuferamt noch ferner geduldig und streifte nach meiner Gewohnheit in den Ländern und Städten herum. Und damit ich nicht vergessen möchte, was ich auf meinen Reisen hin und wieder Besonderes angemerkt, so brachte ich alles, so zierlich als ich konnte, zu Papier, so dass ich endlich ein großes Buch davon dem Fürsten übergeben konnte. Wie sehr dieses Buch seiner Durchlauchten gefallen haben müsse, konnte ich kurz darauf vernehmen, weil er meine Arbeit in öffentlicher Ratsversammlung vor jedermann gelobt und nach wohlbedächtigem Durchlesen dieses Buches beschlossen, durch mich den ganzen Planeten Nazar zu entdecken. Ich hatte mir aber eine ganz andere Belohnung für meine Arbeit eingebildet. Daher seufzte ich stillschweigend mit jenem Schriftsteller, die Tugend wird zwar gerühmet, sie muss aber darben. Doch da ich ein großer Liebhaber von Neuigkeiten war und von diesem gütigen Fürsten nach meiner Zurückkunft eine anständige Belohnung erwartete, so nahm ich dieses Werk ganz gelassen auf mich. Obgleich der Planet Nazar kaum 200 deutsche Meilen in seinem Umfange hat, so scheint er doch seinen Einwohnern, die so langsam zu Fuße sind, sehr groß zu sein. Es waren diesen unterirdischen Einwohnern noch die meisten Landschaften, sonderlich die weit entlegenen, gänzlich unbekannt. Denn kein Potuaner würde diesen Planeten in 2 Jahren zu Fuße durchwandern können, hingegen ich es, wegen Geschwindigkeit meiner Füße, innerhalb Monatsfrist bewerkstelligen konnte. Was mir aber die größte Sorge machte, war, dass ich mir einbildete, es würde ein jedes Land seine besondere Sprache haben. Doch machten mir einige wieder Mut, welche mich versicherten, dass die Einwohner des ganzen Planeten, obgleich sie sich an Gestalt und Sitte voneinander unterschieden, doch durchgängig einerlei Sprache redeten. Überdies sei das ganze Geschlecht der Bäume verträglich, wohltätig und tue niemandem ein Leid an. Ja, ich würde ohne Gefahr diese ganze Weltkugel durchreisen können. Hierdurch wurde ich, da ich ohnedem schon Lust dazu hatte, noch mehr angeregt und trat meine Reise zu Beginn des Pappelmonats an. Es würde zu weitläufig sein, ja, es ist nicht einmal nötig, dass ich alles erzähle, was mir auf dieser Reise vorgekommen. Ich will nur die 2 wundersamsten Völker beschreiben, in deren Sitten und Gemütsart ich so viel Ungewöhnliches und Erstaunendes angetroffen, dass der Planet Nazar deshalb unter die Wunderwerke der Welt gezählt werden kann. Ich habe angemerkt, dass fast durchgehend dieses vernünftige Geschlecht der Bäume leutselig ist und an Verstand und Ernsthaftigkeit den Potuanern wenig nachsteht. An Gewohnheiten, Gemütsgaben und Leibesgestalt sind sie hingegen so weit voneinander unterschieden, dass mir jede Provinz gleichsam als eine neue Welt vorkam. In der Provinz Quamso, welche am nächsten über der Meerenge liegt, sind die Einwohner niemals einer Leibesschwachheit oder Krankheit unterworfen, sondern werden alle bei gesunden Tagen alt und grau. Sie schienen mir daher unter allen Kreaturen die glückseligsten zu sein. Als ich aber nur ein klein wenig mit ihnen Umgang gepflogen, merkte ich gar bald, dass ich mich in meiner Meinung gewaltig betrogen. Denn da ich keinen einzigen Einwohner in dieser Provinz traurig sah, so fand ich im Gegenteil auch keinen einzigen, der vergnügt, viel weniger fröhlich gewesen wäre. Denn gleichwie wir durch einen heitern Himmel und gemäßigte Luft nicht gerührt werden, wenn wir nicht vorher stürmisches Wetter ausgestanden haben, so empfinden auch diese Bäume nicht einmal ihre Glückseligkeit, weil sie immerwährend und ununterbrochen fortdauert. Ja, sie werden es nicht einmal gewahr, dass sie gesund sind, weil sie von Krankheiten gar nichts wissen. Sie leben zwar also in beständiger Gesundheit, sie schätzen sie aber nicht. Denn ein Gut, das man beständig genießt, wird man endlich überdrüssig. Daher leben nur diejenigen vergnügt, welchen ihre Ergötzlichkeiten zuweilen vergällt werden. Ja, ich kann es mit Wahrheit bezeugen, dass ich bei keinem Volke weniger angenehme Sitten und verdrüßlicheren Umgang gefunden als hier. Es ist zwar ein unschuldiges Volk, es verdient aber weder Liebe noch Hass. Man hat von niemandem eine Beleidigung zu erwarten, aber auch keine Gunst und Gewogenheit zu hoffen. Ja, dass ich's kurz sage, man findet hier nichts, das einem missfällt, aber auch nichts, das einen vergnügt. Und da ferner diese beständige Leibesgesundheit niemals die Leute des Todes erinnert, auch keine Erbarmung gegen Betrübte und Kranke erweckt, so bringen sie ihre ganze Lebenszeit in aller Sicherheit und ohne Vergnügen, auch ohne Eifer und Mitleiden zu. Weswegen man auch bei diesem Volke keine Spur von Gottesfurcht, Liebe und Barmherzigkeit antrifft. Das nächste nach diesem Fürstentum ist das Land der Weltweisen, welches nach seinen Einwohnern den Namen hat, die der Weltweisheit und den höheren Wissenschaften ganz und gar ergeben sind. Ich brannte daher recht vor Begierde, dieses Land je eher je lieber zu sehen, weil ich mir einbildete, hier würde ich den Mittelpunkt der Wissenschaften und den wahren Sitz der Musen antreffen. Ich stellte mir vor, hier würde ich nicht Äcker und Wiesen wie anderwärts, sondern den allerschönsten Blumengarten finden. In diesen Gedanken eilte ich, was ich konnte, und zählte alle Stunden und Augenblicke an den Fingern ab, bis ich dahin käme. Die Straßen, die ich passieren musste, lagen voller Steine und waren wegen vieler Graben und Höhlen dermaßen beschwerlich, dass ich bald über eingefallene Stücken Erde marschierte, bald durch kotige Löcher und zwar öfters bis an den Nabel durchwatete und meine verwundeten und besudelten Füße nachschleppte, weil ich nirgends eine Brücke vor mir sah. Doch ich ertrug alles mit Geduld, indem ich wohl wusste, wenn man Rosen pflücken wollte, müsste man sich von Dornen stechen lassen. Nachdem ich nun eine gute Stunde lang in diesen Beschwerlichkeiten zugebracht, begegnete mir ein Bauer, den ich ganz freundlich anredete und ihn fragte, wie weit ich noch bis nach Maskatia oder in das Land der Philosophen hätte. Er gab mir aber zur Antwort, ich sollte vielmehr fragen, wie weit ich noch zu reisen hätte, bis ich wieder hinauskäme, denn ich befände mich schon mitten darin. Über diese Antwort erschrak ich und sagte, wie kommt es denn, da dieses Land von bloßen Philosophen bewohnt wird, dass es mehr einem schrecklichen Aufenthalte wilder Tiere als einem angebauten Lande ähnlich sieht. Hierauf erwiderte er, das Land würde in kurzem ein besser Ansehen bekommen, sobald nur die Einwohner desselben ein wenig Zeit gewinnen würden, an solche Kleinigkeiten zu gedenken, denn jetzt sind alle mit himmlischen Dingen beschäftigt und denken nur bloß daran, wie sie einen Weg zur Sonne finden können. Man muss sie daher entschuldigt halten, wenn sie das Feld einige Zeit ungebaut liegen lassen, denn es geht nicht leicht an, dass man bläst und auch zugleich hinunterschluckt. Hieraus merkte ich nun gar bald, wo der listige Bauersmann mit seinem Diskurs hinzielte. Ich setzte aber meine Reise fort und kam endlich vor der Hauptstadt Kaskam an. Unter den Stadttoren sah ich anstatt der Wächter nichts als Gänse, Hühner, Vogelnester und Spinneweben. Auf den Gassen der Stadt liefen hin und wieder Schweine und Philosophen herum. Die letzteren waren nur bloß durch die Leibesgestalt von den ersteren unterschieden. An Unflat und Unsauberkeit aber waren sie einander vollkommen gleich. Die Philosophen trugen alle Mäntel von einerlei Gattung. Unter anderen redete ich einen, der in tiefen Gedanken ging und geradeswegs auf mich zukam, folgender Gestalt an. »Mein lieber Herr Magister, sagen Sie mir doch, wie diese Stadt genannt wird.« Er aber blieb eine ganze Weile ganz unbeweglich stehen, zwinkerte nicht einmal mit den Augen und schien, als wenn seine fünf Sinne nicht zu Hause wären. Endlich aber erhob er die Augen gen Himmel und antwortete mir, »Es wird bald Mittag sein.« Diese abgeschmackte Antwort, die von einer großen Verwirrung des Gemütes zeugte, lehrte mich, Es sei besser, wenig zu studieren, als von allzu großer Gelehrsamkeit närrisch zu werden. Ich ging daher ohne Verweilen weiter in die Stadt hinein, um zu sehen, ob ich außer den Philosophen vielleicht auch Menschen oder andere vernünftige Kreaturen antreffen könnte. Auf dem Markte der Stadt, welcher ziemlich groß war, standen verschiedene Statuen und Säulen, welche mit besonderen Aufschriften geziert waren. Ich ging zu denselben hin und wollte versuchen, ob ich etwa so eine Aufschrift lesen könnte. Als ich aber damit beschäftigt war, wurde ich gewahr, dass mein Rücken warm und dabei zugleich nass wurde. Als ich mich daher umwendete und die Quelle dieses warmen Flusses entdecken wollte, sah ich einen Philosophen stehen, der mich von hinten zu anpisste. Dieser hatte sich dergestalt in seine Gedanken vertieft, dass er mich für diejenige Statue gehalten, bei welcher er sonst seine Blase zu erleichtern gewohnt war. Diese Schmach konnte ich unmöglich vertragen, zumal dieser Philosoph noch dazu die Zähne auf mich bleckte und recht herzlich lachte. Ich gab ihm eine derbe Maulschelle. Hierüber wurde er ganz rasend, fiel mir in die Haare und schleppte mich bei denselben über den ganzen Markt, obgleich ich erbärmlich schrie. Als ich aber sah, dass er in seiner Rachbegierde nicht gesättigt werden konnte, setzte ich mich zur Wehr und vergalt ihm Gleiches mit Gleichem, dergestalt, dass wir einander nicht schuldig blieben, sondern einer beinahe so viel bekam als der andere. Nachdem wir uns lange genug herumgebalgt, fielen wir beiden Kämpfer endlich miteinander zu Boden. Hierüber kamen unzählig viel Philosophen herzugelaufen und fielen wie rasend auf mich los, schlugen mit Fäusten und Prügeln auf mich ein und schleppten mich halbtot bei den Haaren auf dem Markt herum. Endlich, da sie zwar gerne noch weiter zugeschlagen hätten, vor Müdigkeit aber nicht mehr konnten, führten sie mich zu einem gewissen großen Haus, und als ich mich mit den Füßen anstemmte und durchaus nicht in dasselbe hinein wollte, ergriffen sie mich beim Halse und rissen mich wie ein grunzendes Schwein mit Gewalt hinein und legten mich mit dem Rücken auf den Boden nieder. Hier lag alles verwirrt und unordentlich untereinander, und es sah in diesem Hause nicht anders aus, als wie es bei uns etwa gegen Ostern und Michaelis auszusehen pflegt, wenn die Leute ausziehen wollen, da sie ihren Hausrat und Mobilien auch unordentlich untereinander hinzuwerfen gewohnt sind. Damals fing ich an, diese Weltweisen fußfällig zu bitten, sie möchten sich doch in ihrem Zorne mäßigen und zur Barmherzigkeit bewegen lassen, indem ich ihnen vorstellte, dass es einem Weltweisen oder Philosophen höchst unanständig wäre, wenn er wie eine wilde Bestie raste und von den Affekten, die er doch andern zu unterdrücken anriete, sich selber einnehmen ließe. Allein ich predigte Taubenohren. Denn derjenige Philosoph, der mir meinen Rücken eingeweicht hatte, fing den Streit wieder von Neuem an und schlug auf mich Elenden gleichsam als auf einen Amboss dergestalt wieder los, dass es schien, als wenn er nicht anders als durch meinen Tod versöhnt werden könnte. Damals empfand ich, dass kein Zorn heftiger sei als der philosophische und dass diejenigen, so den anderen die Tugenden am meisten anpriesen, selbige für ihre Person am wenigsten ausübten. Endlich kamen vier andere Philosophen in dieses Haus, an deren Mänteln ich ersehen konnte, dass sie von einer anderen Sekte wären. Diese taten mit Hand und Mund den Dreuungen der Rasenden Einhalt und schienen Mitleid mit meinem Unglück zu haben. Ja, nachdem sie sich mit den anderen besonders unterredet, brachten sie mich in ein anderes Haus. Wer war froher als ich, da ich sah, dass ich aus den Händen dieser Mörder gerissen wurde und nunmehr unter ehrliche Leute geraten war, denen ich alles weitläufig erzählte, da sie mich um die Ursache dieses Lärmens befragten. Über eine so lächerliche Begebenheit mussten sie lachen und sagten, wenn die Philosophen auf dem Markte herumspazierten, so wäre es ganz was Gewöhnliches, dass sie an eine Statue hintreten und ihre Blase erleichterten. Und es sei wahrscheinlich, dass mein Widersacher, da er sich in seine philosophischen Betrachtungen vertieft, mich für eine Statue gehalten. Sie meldeten mir ferner, dass er ein berühmter Astronom wäre. Die anderen aber, die so unbarmherzig auf mich losgeschlagen hätten, wären lauter Moralisten. Nunmehr dachte ich, wäre ich in einem sicheren Hafen und hätte nichts Böses mehr zu befürchten. Daher hörte ich ihnen mit großem Vergnügen zu, wie sie mir dieses und noch andere Dinge mehr erzählten. Allein, Als sie meine Leibesgestalt so gar genau und vorwitzig untersuchten, begann ich wieder einigen Argwohn zu schöpfen, welcher sich vermehrte, da sie sehr sorgfältig nach meiner Lebensart, der Ursache meiner Reise, nach meinem Vaterlande und dergleichen fragten, auch ihre Fragen öfters wiederholten. Auch wollte mir das Gemurmel, so sie untereinander anfingen, nichts Gutes prophezeien. Und als ich vollends in eine anatomische Kammer geriet, wo schrecklich viel Beine und tote Körper lagen, die einen abscheulichen Geruch verursachten, geriet ich vor Furcht vollends ganz und gar außer mir. Anfänglich glaubte ich fast, ich wäre in eine Mördergrube geraten. Doch legte sich meine Furcht wieder etwas, als ich an den Wänden verschiedene anatomische Instrumente hängen sah, weil ich daraus schloss, dass mein Wirt entweder ein Medikus oder Chirurg sein müsste. Nachdem ich eine halbe Stunde in diesem Zuchthause allein zugebracht und vor Furcht fast erstarrt war, trat die Frau vom Hause mit einer Mittagsmahlzeit zu mir hinein, welche sie für mich zugerichtet hatte. Sie kam mir sehr leutselig vor. Als sie mich aber sehr aufmerksam ansah, tat sie einen tiefen Seufzer nach dem andern, und als ich fragte, warum sie so seufzte, gab sie mir zur Antwort, mein bevorstehendes Unglück presste ihr dieselben aus und sagte ferner, »Du bist zwar in ein ehrliches und vornehmes Haus gekommen, denn mein Mann, der Herr über diese Insel ist, ist zugleich Stadtphysikus und ein Doktor der Arzneikunst, und die übrigen, die du gesehen hast, sind seine Kollegen. Aber eben diese sind es, die sich über deine ganz besondere Leibesgestalt höchlich verwundert und beschlossen haben, die innerliche Beschaffenheit deines Leibes und deiner Eingeweide genauer zu untersuchen. Sie wollen dich daher anatomieren und sehen, ob sie was Neues entdecken können, wodurch die Anatomie erläutert werden kann.« Diese Worte schlugen mein erschrockenes Gemüt vollends zu Boden. Ich fing daher erbärmlich an zu schreien und sagte, »Ach, meine liebste Frau, wie können doch diese ehrliche Leute heißen, die kein Bedenken tragen, einem ehrlichen und unschuldigen Menschen seinen Leib aufzuschneiden?« Sie aber gab zur Antwort, »Trage an der Ehrlichkeit dieser Männer, unter denen du dich befindest, keinen Zweifel. Du bist in der Tat bei ehrlichen und honetten Leuten, welche nichts aus bösem Vorsatz unternehmen, sondern sie haben bloß diese Operation untereinander beschlossen, um das Studium Anatomicum in ein besseres Licht zu setzen.« Ich aber erwiderte, ich wollte lieber von Mördern freigelassen, als von ehrlichen Leuten zergliedert werden, fiel hierauf der Frau zu Füßen und bat sie mit den bittersten Tränen, sie möchte doch eine Fürbitte für mich einlegen. Sie gab mir aber zur Antwort, meine Bitte wird dir wenig helfen, da es die Fakultät einmal beschlossen, denn ihr Schluss pflegt unveränderlich zu sein. Doch will ich mich bemühen, dich durch einen anderen Weg vom Tode zu erretten. Bei diesen Worten nahm sie mich an der Hand und führte mich durch eine heimliche Türe aus dem Hause, begleitete mich auch, der ich vor Furcht zitterte, bis an das Stadttor. Hier wollte ich nun von meiner Erretterin Abschied nehmen und stattete ihr mit den verbindlichsten Worten meinen Dank ab. Sie fiel mir aber in die Rede und sagte, sie würde mich nicht eher verlassen, bis sie sähe, dass ich außer aller Gefahr wäre, und begleitete mich wider meinen Willen noch weiter. Unterwegs fielen allerlei Reden von der Beschaffenheit dieses Landes, welches ich alles sehr aufmerksam anhörte. Endlich aber fiel sie auf eine Erzählung, die mir nicht allzu angenehm war, weil ich aus ihren Reden schloss, dass sie zur Belohnung für ihren mir erwiesenen Dienst etwas von mir verlangte, welches mir nach der Sittenlehre unmöglich war. Denn sie erzählte mir mit herzbrechenden Worten, wie schlimm die Weiber in diesem Lande dran wären, dass nämlich die philosophischen Schulmeister, weil sie alle ihre Gedanken nur auf das Studieren richteten, die eheliche Pflicht bei ihnen ganz und gar hinten ansetzten. Ich kann es mit einem Eide bestätigen, fuhr sie fort, es wäre ganz und gar um uns Weiber geschehen, wenn sich nicht etwa zuweilen ein ehrbarer und barmherziger Fremdling unser Elend ließe zu Herzen gehen und dem Übel, womit wir geplagt werden, abzuhelfen suchte. Ich stellte mich bei diesem Diskurse, als ob ich nicht verstünde, wo sie hinzielte. Allein meine Kaltsinnigkeit vermehrte ihre Brunst nur immer mehr. Und als sie sah, dass all ihr Bitten nichts helfen wollte, wurde sie endlich böse, streckte ihre Hände aus, fiel mir ganz rasend in die Haare und warf mir mein undankbares Gemüt vor. Als ich aber dennoch meine Reise weiter fortsetzte, kriegte sie mich beim Rocke zu halten und wollte mich durchaus nicht fortgehen lassen. Ich wendete hingegen alle Macht an und riss mich aus den Händen dieser Frau los, kam ihr auch bald aus dem Gesichte, weil ich hurtiger auf meinen Beinen war als sie. Wie ergrimmt sie damals auf mich gewesen sein muss, konnte ich leicht aus den Worten »Kaki Spalaki« oder »undankbarer Hund« schließen, welche sie mir einmal über das andere nachschickte. Allein, ich verdaute diese Schmachreden ganz großmütig und war nur froh, dass ich aus dem Land der Weltweisen, an welches ich ohne Entsetzen niemals denken kann, nur noch mit einigermaßen ganzer Haut entkommen war. Endlich langte ich nach Verlauf zweier Monate wiederum zu Hause an. Ich war aber rechtschaffen müde, denn die durch beständiges Wandern entkräfteten Knie konnten meinen Körper kaum mehr tragen. Am 10. Tage des Hagereichenmonats kam ich wieder in Po Tu an und überreichte dem Fürsten mein Tagebuch in aller Untertänigkeit, welches ihre Durchlaucht alsbald zum Druck befördern ließ. Meine Reisebeschreibung war dergestalt nach dem Geschmack der Potuaner eingerichtet, dass sie sich nicht satt daran lesen konnten. Man sah an allen Ecken und Gegenden der Stadt gewisse Bäume herumgehen, welche dieselbe zu verkaufen hatten, und sie mit folgenden Worten ausriefen: »Reisebeschreibung des Hofläufers Cabet um die ganze Welt.« Durch diese glückliche Begebenheit wurde ich hochmütig und fing an, nach höheren Dingen zu streben, indem ich mir ein außerordentlich reichliches Geschenk dafür einbildete. Als ich mich aber in meiner Hoffnung betrogen sah, übergab ich dem Fürsten aufs Neue eine Eingabe, in welcher ich meine Bemühungen aufs Beste herausstrich und um eine anständige Vergeltung anhielt. Der Fürst, weil er von Natur gütig und gnädig war, wurde durch meine Bitten bewegt und versprach mir ganz gnädig, er wollte meiner gedenken, welches er zwar auch tat, allein die ganze Gnade bestand in weiter nichts als in einer Erhöhung meines jährlichen Soldes. Ich hatte mir aber eine ganz andere Belohnung eingebildet, daher wollte ich mit dieser Gnadenbezeugung nicht zufrieden sein. Kurz vor meiner letzten Reise hatte ich die Staatsverfassung dieses Fürstentums sorgfältig untersucht, um zu erfahren, ob ich nicht etwa einige Fehler in derselben entdecken könnte, die eine Verbesserung nötig hätten, und was für Mittel etwa am bequemsten hierzu dienen könnten. Bei der Staatsverfassung hatte ich wahrgenommen, dass das Gemeinwesen schlimm dran sei, wo die Weiber zu den Staatsgeschäften gezogen würden, weil dieselben von Natur hoffärtig sind und daher ihre Gewalt und Ansehen unendlich erweitern wollen, auch nicht eher ruhen, bis sie eine vollkommene und absolute Herrschaft erlangt haben. Ich wollte daher ein Gesetz in Vorschlag bringen, kraft dessen die Weiber ferner keinen Anteil an öffentlichen oder Staatsgeschäften haben sollten, und ich versprach mir einen großen Beifall, indem ich mir einbildete, ich würde gar leichtlich dartun können, was für üble Folgen daraus entstünden und wie gefährlich es für das männliche Geschlecht wäre, wenn nicht der Gewalt und dem Ansehen der Weiber bei Zeiten Einhalt geschähe. Gedachten Vorschlag übergab ich meinem Fürsten in aller Untertänigkeit, nachdem ich ihn auf das Künstlichste abgefasst und mit triftigen Beweggründen erläutert und bewiesen hatte. Er erschrak aber über dieses verwegene und törichte Unterfangen aufs Heftigste, weil er besondere Gnade für mich hegte und glaubte, ich würde mir dadurch das äußerste Verderben über den Hals ziehen. Daher suchte er mich durch freundliche Ermahnungen von meinem Vorhaben abzuschrecken, ja, er vermischte dieselben sogar mit majestätischen Drohungen. Ich ließ mich aber keineswegs von meinem Vorhaben abbringen, indem ich mich dabei teils auf den Nutzen verließ, den mein Vorschlag schaffen könnte, teils aber auch auf den Beifall des ganzen männlichen Geschlechts, von welchem ich gewiss glaubte, dass es gemeine Sache mit mir machen würde. Ich wurde daher, nach der Gewohnheit dieses Landes, mit einem Stricke um den Hals auf den öffentlichen Markt geführt, dass ich daselbst den Ausspruch des gesamten Rates erwarten sollte. Nachdem man nun Rat gepflogen und die Stimmen gesammelt hatte, wurde der Ausspruch des Rates dem Fürsten überschickt, von wo er bald wieder zurückkam und durch einen Herold mit folgenden Worten ausgerufen wurde: »Nach sattsamer Überlegung urteilen wir, dass das Gesetz, welches Herr Scabet, erster fürstlicher Hofläufer, wegen Ausschließung des weiblichen Geschlechts von öffentlichen Ehrenstellen in Vorschlag gebracht, nicht anders als mit dem größten Schaden des Staates geduldet werden könne, indem die Hälfte des Volkes, so aus Weibsbildern besteht, diese Neuerung sehr übel nehmen und dem Staat beschwerlich und höchst verhasst werden würde. Ferner halten wir dafür, es sei unbillig, dass Bäume von vortrefflichen Gemütsgaben, wodurch sie eben zu hohen Ehrenstellen geschickt befunden werden, von denselben gänzlich ausgeschlossen bleiben sollen, zumal man weiß, dass die Natur nichts vergebens macht und das weibliche Geschlecht nicht umsonst mit herrlichen Gemütsgaben geziert habe. Wir glauben, die allgemeine Wohlfahrt erfordere, dass man viel mehr auf die Vortrefflichkeit des Gemüts als auf das Geschlecht bei der Besetzung der Ehrenstellen zu sehen habe. Und da es öfters in einem Lande an vortrefflichen Leuten fehlt, so sei es eine Torheit, durch ein einziges Gesetz oder einen einzigen Ratschluss die eine ganze Hälfte des Volks bloß der Geburt und des Geschlechtes wegen zu allen Ehrenämtern für unfähig zu erklären. Wir erklären vielmehr nach reiflicher Überlegung der Sache, ob gemeldeten Vorschlag des Kabä für verwegen und närrisch und verurteilen ihn zum Stricke. Über dieses Urteil wurde der Fürst sehr bekümmert. Doch weil er niemals einen Ratschluss zu ändern pflegte, so unterschrieb er dieses Urteil mit eigener Hand, ließ das gewöhnliche Siegel darauf drücken und befahl es zu publizieren. Doch linderte er es so weit, weil ich ein Fremdling und aus einer neuen und unbekannten Welt herkommen wäre, so sollte ich deswegen von der Todesstrafe verschont bleiben. Damit aber gleichwohl durch Erlassung der Strafe die Gesetze nicht geschwächt würden, sollte ich bis auf den Birkenmonat gefänglich verwahrt, sodann aber, nebst anderen Übertretern der Gesetze, an das Firmament verbannt werden. Bisher habe ich noch nichts von der erstaunenden Relegation nach dem Firmamente erzählt, weswegen ich hier dieselbe deutlich beschreiben will. Es lassen sich hier jährlich zweimal gewisse ungeheure große Vögel sehen. Diese nennen sie Kupak oder Postvögel. Sie kommen zu gewissen bestimmten Zeiten an, ziehen auch zu gewissen und gesetzten Zeiten wieder weg. Wenn die Zeit herannaht, dass sie wieder wegziehen wollen, werden sie dermaßen kirre und zahm, dass sie Netz und Garn über sich werfen lassen, unter welchen sie etliche Tage ganz ruhig und unbeweglich liegen bleiben und mit Ungeziefer gespeist werden, das man zu der Zeit in großer Menge auffängt und sammelt. Denn durch diese Speise lassen sie sich noch so lange aufhalten, bis man alles zubereitet hat, was diejenigen vonnöten haben, welche verbannt werden sollen. Dies geschieht nun folgendermaßen. An die Netze, unter welchen diese Vögel verstrickt liegen, wird eine Kiste oder ein Kasten mit einem Strick fest angebunden. Ein jeder Kasten ist nur auf einen Baum oder eine Person eingerichtet. Wenn nun die Zeit ihres Abzuges kommt und die Fliegen abnehmen, welche ihnen zur Speise dienten, so schwingen sie sich in die Höhe und fliegen wieder auf und davon. Auf diese Weise war das wunderbare Fuhrwerk beschaffen, auf welchem ich, nebst anderen Gefangenen, in eine neue Welt geführt werden sollte. Als ich an den bestimmten Ort kam, wurde ich alsbald in den Kasten gesteckt und bekam so viele Speise mit auf den Weg, als ich zu etlichen Tagen nötig haben mochte. Kurz darauf, als die Vögel sahen, dass man ihnen kein Futter mehr gab, wurden sie gleichsam ihres Abzuges erinnert und flogen mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Luft davon. Die unterirdischen Einwohner glauben, der Planet Naza sei von dem Firmamente 100 Meilen entfernt. Wie lange ich aber auf dieser Reise zugebracht, kann ich nicht sagen. Doch schien es mir, als wenn diese Schifffahrt durch die Luft ungefähr 24 Stunden gewährt hätte. Nachdem alles eine Zeit lang ganz stille gewesen, hörte ich endlich ein unverständliches Gemurmel, woraus ich schloss, dass ich nicht weit vom Lande sein müsste. Und nun sah ich, wie diese Vögel sorgfältig abgerichtet waren, denn sie setzten mit solcher Behutsamkeit und Geschicklichkeit den Kasten auf die Erde nieder, dass er nicht im geringsten beschädigt wurde. Indessen liefen Leute von allen Enden und Ecken herzu. Sie versuchten auch einmal über das andere mit mir zu reden, weil ich aber ihre Sprache nicht verstand, wusste ich nicht, was ich antworten sollte. Doch weil mir das Wort »Dank, Dank«, welches sie oft wiederholten, deutsch zu sein schien, so antwortete ich ihnen anfänglich deutsch, hernach aber dänisch und endlich lateinisch. Allein sie schüttelten mit den Köpfen und gaben dadurch zu verstehen, dass ihnen diese Sprachen unbekannt wären. Endlich suchte ich ihnen meine Gedanken in den unterirdischen Sprachen kundzutun, nämlich in denen, die ich bei den Bäumen auf dem Planeten Naza geredet hatte. Es war aber alles vergeblich. Daher schloss ich, dass dieses Volk ganz ungesellig sein und mit keinen unterirdischen Einwohnern im Bündnis stehen müsste. Ich würde also auch hier wieder zum Kinde werden und in die Schule gehen müssen. Nachdem wir lange Zeit miteinander und zwar dergestalt geschwatzt hatten, dass keines das andere verstand, wurde ich zu einer von allerhand Strauchwerk geflochtenen Hütte geführt. Es waren aber weder Stühle, Bänke noch Tische anzutreffen, sondern sie saßen auf der Erde und nahmen die Speisen zu sich. Und weil sie auch keine Betten hatten, so breiteten sie nur eine Decke auf dem Boden aus und legten sich untereinander darauf schlafen. Ihre Speise bestand in Milch, Käse, Gerstenbrot und Fleisch, das sie auf den Kohlen brieten, weil sie weiter vom Kochen nichts verstanden. Mit einem Worte, sie waren beinahe wie die ersten Menschen, die in aller Unschuld lebten und weder nach Gut noch Reichtum strebten, sondern die sich bloß von Baumfrüchten und von der Jagd nährten. Ich lebte hier so lange, bis ich von ihrer Sprache so viel erlernte, dass ich mit den Einwohnern reden und ihrer Unwissenheit zu Hilfe kommen konnte. Und in Wahrheit, auch die schlechtesten Unterweisungen, die ich ihnen gab, wurden als göttliche Aussprüche angesehen. Aus den umliegenden Dörfern kamen die Einwohner, nachdem sie von mir gehört hatten, haufenweise herzugelaufen, damit sie den vortrefflichen Lehrer sehen konnten, der ihnen vom Himmel wäre zugeschickt worden. Ja, ich nahm wahr, dass einige eine neue Jahrrechnung von meiner Ankunft anfingen. Dieses alles war mir um so viel angenehmer, weil ich auf dem Planeten Naza wegen meines allzu hurtigen Kopfes jedermann zum Gelächter hatte dienen müssen. Damals wurde an mir erfüllt, was man im Sprichwort zu sagen pflegt, er ist unter den Ungelehrten der Geschickteste oder auf dem Dorfe ist gut predigen. Denn ich war hier in ein Land gekommen, wo ich mir durch mäßige Gelehrsamkeit und solche Dinge, die wenig zu bedeuten hatten, einen unsterblichen Namen machen und zu der allerhöchsten Ehre gelangen konnte. Ja, ich hatte hier sattsam Gelegenheit, meine Kräfte zu probieren, weil dieses Land alles im Überfluss hervorbrachte, was zu des Menschen Besten und Bequemlichkeit dient. Das meiste wächst freiwillig aus der Erde hervor, ohne dass man Mühe auf die Pflanzung wenden dürfte, und was in die Erde gesät wird, das gibt sie mit reichlichem Wucher wieder her. Überhaupt aber findet man hier alles, was sowohl zum Vergnügen als zur Notwendigkeit der Menschen erfordert werden kann. Die Menschen waren hier eben auch nicht ungelehrig, sondern besaßen einigen Verstand. Weil sie aber nichts gelernt hatten, so lebten sie in der allergröbsten Unwissenheit. Als ich ihnen mein Geschlecht, Vaterland und andere dergleichen Dinge, welche mir auf meiner Reise begegnet waren, erzählte, fand ich keinen Glauben bei ihnen. Sie hielten vielmehr dafür, ich wäre ein Einwohner der Sonnen und wäre von dort zu ihnen herabgekommen, weswegen sie mich auch nur insgemein Pikil Su oder den Gesandten der Sonnen nannten. So elend war damals dieses Volk beschaffen, und es schien mir fast nicht möglich zu sein, dass ihm gute Künste und anständige Sitten würden beigebracht werden können. Jedoch, da ich bei mir selber überlegte, dass gleichwohl niemand von Natur so wild wäre, der nicht sollte zahm gemacht werden können, wenn er nur Lehrer annehmen wollte, so wendete ich allerhand Fleiß auf, die rauen Sitten dieses Volkes zu verbessern. Und deswegen wurde ich von ihnen als ein göttlicher Mensch angesehen. Ja, sie hatten sich von meiner Weisheit einen dermaßen hohen Begriff gemacht, dass sie glaubten, ich könnte auf der Welt alles möglich machen. Mein Name und das Gerücht von meinen Tugenden wurde alsbald in allen Provinzen dieses Königreiches kund. Endlich kam es auch dem alten König zu Ohren. Es wäre ein ganz vortrefflicher Mann in fremder Kleidung in diesen Landen angekommen, welcher sich einen Gesandten der Sonnen nenne und der durch seinen weisen und fast göttlichen Unterricht einige Quamiten unterrichtet, denn so wurden die Einwohner dieses Landes genannt, welches Quama hieß, und der zugleich dadurch bewiesen hätte, dass er mehr als ein Mensch sein müsse. Der König schickte daher alsbald einige Gesandte ab mit dem Befehl, dass sie mich nach dem königlichen Hoflager einladen sollten. Diese Gesandte waren 30 an der Zahl, die alle mit Tigerhäuten bedeckt waren, welches hierzulande eine vornehme Tracht ist, weil niemandem Tigerhäute zu tragen erlaubt wird, er habe sich denn in dem Kriege wieder die Tanachiten vor anderen hervorgetan. Diese Tanachiten sind vernünftige Tiger und der Quamiten erklärte Feinde. Ihr Vortrag aber geschah auf folgende Weise. Da der große Kaiser Kaspar, unser allergnädigster Herr, und seine Vorfahren ihr Geschlecht von Spinko, einem Sohne der Sonnen, herleiten, welcher zuerst das quamitische Zepter geführt, so kann ihm nichts angenehmer als diese Gesandtschaft sein, zumal da sie den größten Nutzen des ganzen Reiches befördern kann und man die Hoffnung hat, dass unter einem so vortrefflichen und himmlischen Lehrer das ganze Reich bald ein anderes Ansehen bekommen werde. Er lebt daher der Hoffnung, der vortreffliche Gesandte der Sonnen werde desto williger nach dem königlichen Hoflager kommen, weil er da selbst als in der königlichen Hauptstadt noch weit bessere Gelegenheit haben kann, seine Vortrefflichkeiten an den Tag zu legen. Nach dermaßen geendigter Anrede stattete ich ihnen meinen verbindlichsten Dank ab und begab mich also mit den Gesandten auf die Reise. Einige Tage darauf wurde ich mit aller Herrlichkeit und unter zahlreichem Gefolge in das kaiserliche Zelt geführt. Hier selbst sah ich den Kasbam auf einem Teppich sitzen und die Hofbedienten um ihn herumstehen. Als ich in das Zelt eingetreten war und die Gütigkeit des Kaisers mit den verbindlichsten Worten rühmte, stand derselbe auf und fragte, was der Beherrscher der Sonnen, der Urheber und Stammvater des quamitischen Geschlechts, mache. Um nun die Quameten in ihrer alten und falschen Meinung nicht irre zu machen, antwortete ich auf diese Frage folgender Gestalt. Der Beherrscher der Sonnen hat mich auf die Erde geschickt, dass ich die rauen Sitten der Quameten durch heilsame Gebote verbessern und ihnen vielerlei Künste offenbaren soll, durch deren Hilfe sie nicht allein der Grausamkeit der benachbarten Völker widerstehen, sondern auch ihre Grenzen erweitern können. Und ich habe Befehl, mich beständig all hier aufzuhalten. Diese Antwort gefiel dem Kaiser über die Maßen wohl, und er befahl, alsbald ein Zelt für mich neben seinem aufzuschlagen. Es wurden mir auch 12 Aufwärter zugegeben, die allein zu meinen Diensten stehen sollten, und er bezeigte sich mir gegenüber in nichts als Herr, sondern erhielt mich als einen treuen und ergebenen Freund. Von der Zeit an war ich nur einzig und allein darauf bedacht, wie ich diesem Lande ein ganz anderes Ansehen geben und die Jugend in dem Kriegswesen unterrichten möchte. Ich übte daher vor der Stadt die jungen Leute in Reiten und Fahren, desgleichen wie sie den Bogen spannen und die Pfeile abschießen sollten. Doch lehrte ich sie vor allen Dingen, wie sie Pferde zahm machen und zu Kriegsdiensten abrichten sollten, indem ich hoffte, dass durch die bloße Reiterei die Nachbarn würden in Schach gehalten werden können. Es geschah auch durch meine fleißige Bemühung, dass ich in kurzem dem Kaiser 6000 Reiter stellen konnte. Und da eben zu der Zeit die Nachbarn mit einem neuen Einfall drohten, weil ihnen die Quameten den jährlichen Tribut noch nicht bezahlt, den sie schon wievielmal vergebens gefordert hatten, so ging ich auf Begehren des Kaisers mit dieser neuen Reiterei und auch einer Armee Fußvolk dem Feinde entgegen. Diese 3 Völker waren die Arctonier, Risputianer und Alektorianer. Die Arctonier waren Bären, die mit Vernunft begabt waren und reden konnten, und sie waren in dem Rufe, dass sie ein hartes und kriegerisches Volk wären. Die Risputianer waren Katzen von ungemeiner Größe, die ihrer Verschlagenheit und scharfen Urteilungskraft wegen unter den unterirdischen Völkern sehr berühmt waren. Daher erhielten sie ihre mächtigsten Feinde nicht sowohl durch ihre Leibestärke, als vielmehr durch allerhand Kriegslist unter ihrem Gehorsam. Die Alektorianer aber machten ihren Feinden am allermeisten zu schaffen, weil sie sowohl in der Luft als auch auf der Erde Krieg führten. Diese waren lauter Haushähne, welche den Bogen führten und mit sonderbarer Geschicklichkeit vergiftete Pfeile auf ihre Feinde abdrückten und ihnen also tödliche Wunden zufügten. Das Treffen geschah auf einer Ebene unweit von einem Schlosse. Die Arctonier und Risputianer, welche den linken Flügel ausmachten, taten zuerst den Ausfall auf unsere Reiterei und erlegten sehr viele von ihnen, und es schien, als wenn wir alle verloren wären. Doch da die Schützen unserer bedrängten Reiterei zu Hülfe eilten und durch ein doppeltes Feuer die Glieder der Feinde trennten, bekam das Treffen gar bald ein ander Ansehen, dergestalt, dass diejenigen, welche schon als Überwinder unserer Reiterei aufs Härteste drängten, nunmehr selber in die Enge getrieben wurden und sich zurückziehen, ja endlich sogar die Flucht ergreifen mussten. Nun waren die Alektorianer noch übrig, mit denen es hart hielt, ehe wir den Sieg über sie davontragen konnten. Denn so oft unsere Schützen auf sie Feuer gaben, schwangen sie sich mit ihren Flügeln hoch in die Luft und schossen von da ihre Pfeile mit solcher Geschicklichkeit auf uns ab, dass ihre wenige vergebens auf die Erde fielen. Als der Kaiser mitten in diesem heftigen Treffen seine Pfeile gleichfalls selber tapfer abdrückte und sich an die Spitze der Schlachtordnung stellte, wurde er von einem vergifteten Pfeile in den Hals getroffen. Er fiel vom Pferde und ließ sich aus dem Treffen in sein Zelt bringen, wo er kurz darauf starb. Bei so misslichen Umständen hielt ich es für ratsam, denjenigen ein hartes Stillschweigen aufzulegen, die etwas um den Tod des Kaisers wussten, damit die Begierde zu fechten bei den Soldaten nicht erlöschen möchte. Während der Zeit ließ ich auch aus unseren Kugeln groben Schrott gießen, weil ich gar wohl sah, dass ich ein ander Mittel erdenken müsste, wenn ich den Meister über die Alektorianer spielen wollte. Diese Erfindung hatte die gewünschte Wirkung, nämlich, dass in dem folgenden Treffen die Alektorianer wie die Fliegen aus der Luft herunterpurzelten und die Hälfte ihrer Armee elendiglich umkam. Als die übrigen dieses sahen, warfen sie alle ihre Waffen weg und baten auf das Beweglichste um Frieden. Die Generäle und gemeinen Soldaten drangen aber plötzlich mit Gewalt in das Zelt und taten mir die Ehrenzeichen des verstorbenen Kaisers um, so sehr ich mich auch da widersetzte. So führten sie mich denn vor das Zelt heraus und erklärten mich öffentlich unter Trompeten und Paukenschall zum Kaiser in Quama, Königin Tanachis, Aktonien und Alektorien und zum Großherzog in Risputzien. Da ich nun auf diese Weise sah, dass es nicht zu ändern wäre, so widersetzte ich mich meinem Glücke nicht ferner, sondern ließ mir gefallen, was der große Haufe haben wollte. Und ich muss gestehen, dass mir diese hohe Würde so gar sehr nicht zuwider war, denn ein Kaisertum, drei Königreiche und ein Großherzogtum sind solche Dinge, die endlich noch einem jedweden Appetit machen können. Nunmehr hatte ich mein Königreich erobert, und es schien, als wenn ich durch mein Elend vollkommen glücklich geworden wäre. Allein man muss allezeit den Ausgang erst abwarten und niemanden vor seinem Ende glückselig preisen. Denn jetzt dachte ich nicht mehr an meine vormaligen elenden Umstände, sondern ich wurde stolz und aufgeblasen, und anstatt dass ich meine Untertanen hätte lieben und mit Gelindigkeit regieren sollen, fing ich an, gegen alle Stände mich grausam und blutdürstig zu bezeigen. Die Untertanen, die ich mir durch Leutseligkeit und freundliches Wesen verbunden gemacht hatte, sah ich nunmehr als leibeigene Knechte an, der Gestalt, dass niemand vor mich gelassen wurde, wenn er nicht vorher gleichsam fußfällig darum angehalten hatte, und wenn endlich doch jemand vor mich kam, so sah ich ihn kaum über die Achsel an, welches die Gemüter in kurzem durchgängig von mir abwendete und die bisherige Liebe in Kaltsinnigkeit und Furcht verwandelte. Indem ich nun eines Tages auf die Rückkunft des Kanzlers wartete, breitete sich ein fürchterliches Gerücht in der kaiserlichen Burg aus, es hätte nämlich alles die Waffen ergriffen und wäre im vollen Anmarsche, mich, den Kaiser, umzubringen. So verließ ich Quama ohne Zeitverlust, da die wenigsten noch die Ursache von der überhandnehmenden Rebellion wussten, und ließ alles aufbieten, was nur die Waffen führen konnte. Eine Zeit lang hielten zwar meine Soldaten den Angriff der Feinde in der folgenden Schlacht tapfer aus, als aber ihr Feldherr Thermopolocus, da er recht herzhaft focht, durch eine Stückkugel sein Leben einbüßte, ergriffen sie die Flucht und versteckten sich in den Höhlen der Berge und von da in den dicksten Wäldern. Ich selber flüchtete mich auf einen hohen Felsen und begab mich von dort in das unten gelegene Tal. Hier selbst stand ich eine Weile still und verdammte mein Elend oder vielmehr meine Torheit mit allzu späten Seufzern und Tränen. Ja, ich war damals so verwirrt in meinem Gemüte, dass ich auch die Krone, die mit Sonnenstrahlen verziert war, wegzuwerfen vergaß, die mich doch verriet. Nachdem ich beinahe eine halbe Stunde in diesem Tale in Furcht und Zittern gesessen hatte, hörte ich die Feinde den Felsen hinanklettern und mich mit vielem Getöse suchen, dass sie Rache an mir ausüben möchten. Ich sah mich daher nach Flucht um und suchte einen Schlupfwinkel. Zu meinem Glück war nicht weit davon ein sehr dichter und fürchterlicher Steineichenwald, der mit vielen Dornhecken und Sträuchern durchwachsen war. Dahin eilte ich und gelangte auf vielen verborgenen und ungebahnten Wegen endlich zu einer Höhle, vor welcher ich ein wenig stehen blieb, damit ich nur Atem schöpfen und mich nach dem vielen Laufen wieder erholen möchte. Ich wartete aber nicht lange, so kroch ich wie eine Schlange auf meinem Bauche hinein. Und da ich wahrnahm, dass diese Höhle sehr tief und abwärts hängend doch nicht so tief wäre, so beschloss ich, das Ende derselben zu erforschen. Als ich aber etwa 100 Schritte zurückgelegt hatte, fiel ich jählings in ein tiefes Loch, von wo ich aber, gleichsam wie vom Blitz, sogleich wieder in die Höhe geführt und durch dicke Finsternis und beständige Nacht so lange fortgetrieben wurde, bis ich endlich ein schwaches Licht erblickte, welches etwa mit der Morgendämmerung oder dem schwachen Mondlichte bei trübem Wetter zu vergleichen war. Dieses Licht wurde nach und nach immer heller, Je heller es aber wurde, je schwächer wurde die Gewalt, durch die ich fortgetrieben wurde, dergestalt, dass ich endlich ohne sonderliche Mühe zwischen einigen Felsen gleichsam als aus einem Wasser frisch und gesund herausgeschwommen kam, welche ich mit größtem Erstaunen für eben diejenigen erkannte, zwischen welchen ich vor einigen Jahren in die unterirdischen Örter hinuntergestürzt war.